NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 8. von 18 Abschnitten. Rabelais' Roman über die beiden märchenhaften Riesen ist unter anderem eine große Zeitsatire. Das kann die Lektüre zuweilen erschweren. Viele der historischen Anspielungen sind kaum noch greifbar. Der zeitgeschichtliche Hintergrund ist selbst den historisch und kulturgeschichtlich Gebildeten kaum gegenwärtig. Dennoch ist der Roman als Ganzes ungemein lebendig, grundaktuell und prophetisch. Als künstlerische Hervorbringung ein Rätsel, das sich mit Blick auf die Gestalt des Autors womöglich besser erschließt. Rabelais lebte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ein Zeitgenosse der religiösen Reformatoren Luther und Calvin, des Humanisten Erasmus, der großen Renaissance-Künstler. Es war eine Umbruchszeit, in der man sich aus der jenseitig orientierten Welt- und Lebensanschauung des Mittelalters zu befreien begann, das diesseits in den Vordergrund trat und zugleich das Individuum. Die großen Entdeckungsreisen von Kolumbus und Magellan eröffneten einen veränderten Blick auf unseren Planeten. Die Naturwissenschaften erlebten ihre kopernikanische Wende im weitesten Sinne dieses Wortes. Die humanistischen Gelehrten entdeckten das Erbe der Antike. Die Buchdruckerkunst war noch jungen Datums. Und nun, in dieser bunten, wirren Aufbruchszeit, ein Mensch wie Rabelais. Glückliche Jugendjahre in einer gesegneten Landschaft, der Besuch von Klosterschulen mit ihren Anregungen für einen wissensdurstigen Kopf, die Berührung mit dem draußen erwachten Humanismus. So begann für Rabelais ein unstetes, abenteuerliches Leben mit immer neu sich eröffnenden Horizonten des Wissens und der Erfahrung, aber auch stets bedroht durch die Mächte der Tradition, voran die Kirche. In alle Wissenschaften, in viele menschliche Verhältnisse steckte er seine große und kluge Nase. Philosophie, Juristerei, Medizin, Astrologie, Literatur und Theologie, so wie der Dr. Faust in Goethes Stück, der auch ein Zeitgenosse war, aber auch in die Paläste vornehmer Herren, in Siechenhäuser, Bauernkarten und Gelehrtenstuben, in Alchemistenküchen, wo man den Stein der Weisen suchte, und in strotzende Weinkeller mit ihren diesseitigen Freuden. Rabelais, schrieb sein deutscher Übersetzer Dr. Olglas, lernt, beobachtet, exerziert seinen kühlen und doch so kecken rationalistischen Kopf, übt seinen Fabulierdrang und seine Spottsucht, glossiert, kritisiert, lacht aus vollem Hals, greift an, duckt sich, ist evangelisch gesinnt, ohne den sicheren Boden der Kirche zu verlassen, katzbalgt sich mit Thomisten und Calvinisten, entgleist, kommt wieder auf die Beine und ist nicht umzubringen. Denn allzeit verfügt er über eine Prise Pantagruelismus, jene gewisse Heiterkeit der Seele, die sich aus zufälligen Dingen nichts macht. Und unter der Hand verarbeitet der barock-fantastische Künstler in ihm den angesammelten Stoff zu dem gewaltigen Riesenbuch, das erst nur der Aufmunterung seiner Kranken dienen soll, aber je weiter es fortschreitet, umso mehr der Zeit und allen Klassen der Gesellschaft einen Spiegel, einen Zerrspiegel vorhält und wortschwelgerisch, wortschöpferisch, bald andeutend, bald ausfallend, bald grobschlächtig, bald zart, Bild um Bild, Spott und Ernst, Buffonerie und Weisheit, Unflat und Ideal, aneinanderreiht, aufeinander türmt. Wir halten in unserer Lesung noch immer im ersten Teil, das dem Riesenvater Gargantua gewidmet ist. Wir haben von seiner Geburt, Kindheit und Jugend gehört, auch von seinen Studien an der Sorbonne, die ihm keinen Nutzen bringen, ausgenommen die Einsicht in die Nichtigkeit der Schulbuchweisheit, dann auch von seinem Unterricht bei dem klugen und aufgeschlossenen Lehrer Ponokrates. Dann wird Gargantuas Vater, Grangousier, in einen Krieg mit seinem Nachbarn Picrocolla verwickelt. Er ruft Gargantua zu Hilfe und dieser eilt aus Paris herbei auf seiner Stute, begleitet von seinen Getreuen Ponokrates, Eudemon und Gymnastes. Sie sind erschrocken angesichts der Verwüstungen, die der Feind angerichtet hat. Dann wird Gymnastes ausgeschickt, die Schliche des Feindes zu erkunden. Hier wird Helmut Kraus in seiner Lesung nun fortfahren. Gymnastes und sein Wegweiser ritten, bis sie auf die Feinde stießen, die raubend und mordend da und dort alles zusammenhaltesbar umherzogen. Kaum wurden sie der zwei ansichtig, stürzten sie wie hirngestochen herzu, um sie vom Sattel zu zerren. Da plärrte Gymnastes: »Edle Herren, ich bin nur ein armer Teufel, habt Mitleid mit mir. Die paar Taler, die ich bei mir habe, wollen wir weidlich miteinander verzechen, denn sie sind ein Trinkgeld. Das Ross da verkaufen wir und lassen eine Kanne dafür füllen. Dann nehmt mich in eure Reihen auf. Keiner versteht sich besser drauf als ich, ein Hühnlein zu rupfen, zu brühen, zu spicken, zu braten, zu schmoren, zu pfeffern und zu frikassieren. Zum Willkommen trink ich auf das Wohl aller guten Kameraden.« Setzte seine Feldflasche ans Maul und tat einen tiefen Schluck. Die Affengesichter schauten ihm zu, rissen Maul und Nase angelweit auf, hängten die Zunge über die Lefzen und warteten auf die Flasche. Da galoppierte Kuttler herzu und Gymnastes bot ihm den Trunk an. »Da, Hauptmann, lasst's euch wohl bekommen, ich hab ihn probiert. Es ist echter Burgunder.« »Was?« schnauzte Kuttler. »Der Spitzbube macht sich über uns lustig. Wer bist du?« »Ich bin ein armer Teufel«, jammerte Gymnastes. »So«, brummte Kuttler, »dann kannst du für Bass gehen. Arme Teufel haben überall offenen Weg ohne Zoll und Maut. Aber für einen armen Teufel passt sich ein so gutes Pferd nicht. Also herunter vom Gaul, armer Herr Teufel. Das Ross ist eben recht für mich. Und wenn ich ihm zu schwer bin, steig ich euch auf den Buckel, Herr Teufel. Denn ich warte schon lang, bis der Teufel mich huckepackt.« Kaput 35. Wie Gymnastes den Hauptmann Kuttler und etliche seiner Leute umbrachte. Da dies die anderen hörten, bekamen sie das Knie zittern und bekreuzten sich mit allen Fingern, vermeinend, es sei wirklich ein verkappter Teufel. Der Kapitän Hans Dampf zog gar seinen Rosenkranz aus dem Latz und schrie: »Wenn du Gottes bist, so rede, bist du aber des Teufels, so fahre von hinnen.« Mehrere, die das sahen, schlichen sich voll Schreck davon. Das merkte Gymnastes und zog seinen Nutzen draus. Er tat, als wolle er vom Pferd herab, aber wie er am Steigbügel hing, presste er seine Klinge an sich, schwippte unter dem Bauch des Rosses durch, schnellte sich in die Höhe und stand wieder im Sattel, aber mit dem Rücken gegen den Kopf. Schlug blitzschnell einen Salto, machte den Hochstand, einzig auf den Daumen sich stützend, wirbelte sich in der Luft herum, witschte zwischen den Ohren des Pferdes durch, schlug eine Mühle und saß plötzlich wieder, aber seitlings, wie ein Frauenzimmer, hüpfte drauf, ohne sich zu verschnaufen, empor, schwang sich zwischen den Sattelbogen und drehte sich an die 100-mal wie ein Kreisel, streckte dabei die Arme aus und brüllte: »Ich fahr aus der Haut, gute Teufel, steht mir bei! Ich vertob mich, haltet mich fest, Teufelsbrüder, haltet mich!« Da fuhr den Gaunern der Schreck ins Gebein und sie schrien: »Es ist ein Kobold, ein vermummter Teufel, ein Besessener, hilf uns, Herr, wider alle bösen Geister!« Sie rannten querfeldein, was sie konnten, und schauten von Zeit zu Zeit rückwärts wie ein Hund, der eine Gans gestohlen hat. Da nahm Gymnastes seines Vorteils wahr, sprang vom Pferd, riss das Schwert aus der Scheide, fuhr auf den Haufen los, wetterte drein, hieb, stach, köpfte, stieß zu, bläute und mordete wie ein wütiger Teufel, für den viele ihn hielten, teils wegen seiner höllischen Sprünge, teils wegen Kuttlers Rede. Kuttler wollte ihm Helings eins über den Kopf zünden, aber sein Helm schützte ihn. Er fuhr herum, und während der Gegner sich oben deckte, wischte er ihm die Klinge durch den Bauch, dass Magen, Leber und Grimmdarm geliefert waren. Und durch das Loch entströmte ihm seine Seele mitsamt 4 Schüsseln Suppe. Damit hatte Gymnastes genug, denn er wollte seinen Glücksfall nicht bis zum Umschlag ausnützen. Er wusste wohl, dass ein wackerer Ritter die Gunst des Schicksals in Ehren halten und nicht aufs Äußerste spannen soll. Stieg also wieder in den Sattel, gab dem Ross die Sporen und zog geradenwegs nach Vourguillon und Knackbiss hinter ihm her. Kaput 36. Wie Gargantua das Schloss von Wäd niederlegte und die Furt überschritt. Heimgekehrt erzählte er, wie er die Feinde angetroffen und überlistet habe, er allein die ganze Rotte. Und er schwor, es seien lauter Strauchdiebe, Wegelagerer und Buschklepper, in denen kein Fünklein soldatischer Zucht stecke, so dass es ein leichtes wäre, sie wie räudige Hunde totzuschlagen. Also stieg Gargantua auf seine Stute und die anderen folgten ihm. Unterwegs fiel ihm eine stattliche Erle in die Augen, die man dortzulande St. Martinsbaum nannte, weil sie aus dem Pilgerstab des Heiligen entsprossen sein sollte, und er meinte, »Da ist ja, was ich brauche. Der Baum soll mein Stecken und Gewaffen werden.« Riss ihn also mit einem Ruck aus der Erde, streifte die Zweige ab und schwang ihn lustig in der Hand. Unterdessen wollte sich seine Stute ein weniges erleichtern und schlug ihr Wasser ab, tat das aber so vollkommen, dass es wie ein Wolkenbruch herniedertoste. All die Brühe strömte in die Furt von Wäd und schwellte das Wässerlein dermaßen an, dass die ganze übersetzende Feindesschar schrecklich ersoff, bis auf einige wenige, die sich nach links auf die Anhöhe geschlagen hatten. Als Gargantua zum Wald von Wäd gelangte, teilte ihm Eudemon mit, dass im Schloss eine Abteilung vom Widerpart liege. Um das genau zu erfahren, erhob unser Prinz die Stimme und rief, »Seid ihr da oder nicht? Wenn ihr da seid, schert euch zum Kuckuck. Wenn ihr nicht da seid, ist's auch gut.« Aber ein unverschämter Tropf von einem Kanonier, der auf der Zinne stand, schoss eine Kugel auf ihn, die an der rechten Schläfe aufplotzte. Sie tat ihm indes nicht mehr Schaden, als wenn es ein Pflaumenstein gewesen wäre. »Was ist denn das?« schrie Gargantua. »Was spuckt ihr denn eure Traubenkerne auf uns? Der Herbst soll euch teuer zu stehen kommen.« Vermeinend, die Kugel sei ein Rebenbutzen gewesen. Die Schlossinsassen, die gerade Kegel schoben, hörten den Lärm, liefen auf die Söller und protzten mehr als 9.025 Feldschlangen und Hakenbüchsen auf seinen Kopf ab. Und so hageldicht flogen die Kugeln, dass er seufzte, »Ponokrates, guter Freund, gib mir einen Weidenzweig. Das Mückengeschmeiß hier macht mich ganz blind. Ich muss es wegpeitschen.« Denn er glaubte allen Ernstes, die Bleiballen seien Kuhfliegen. Ponokrates aber belehrte ihn, es wären Kanonenkugeln, die man vom Schloss her feuerte. Da bummerte er seinen Erlenstamm gegen die Mauern, fegte sie nieder und machte alles dem Erdboden gleich, so dass die ganze Besatzung zerbröselt und zermatscht ward. Weiterhin kamen sie an den Mühlensteg und fanden das ganze Wasser mit Leichen bedeckt und den Mühlgang völlig verstopft. Es waren die Schnapphähne, die in der Seichlache der Stute das Schnaufen verlernt hatten. Da überlegten sie, wie man trotz der Leichname auf die andere Seite käme. Gymnastes meinte, wenn die Teufel hinübergekommen seien, bringe er es auch fertig. »Die Teufel sind mit den verlorenen Seelen heil hinübergefahren«, sprach Eudemon. »Beim heiligen Damian, dann kommt unser Kamerad auch hinüber«, sagte Ponokrates. »Freilich, freilich, oder ich bleib eben stecken«, lachte Gymnastes, gab seinem Pferd die Sporen und war drüben, ohne dass das Tier vor den Kadavern schreckte, denn es war nach des Elian-Methode abgerichtet und durch Strohpuppen daran gewöhnt. Die drei anderen folgten ohne Fährlichkeit, bis auf Eudemon, dessen Gaul mit dem rechten Bein bis ans Knie im Bauch eines Fettwanstes einbrach, aus dem es sich nicht mehr herauszappeln konnte. Da duckte Gargantua mit seinem Erlenprügel die Kutteln des Dicksacks und das Wasser, während der Klepper seinen Huf lüpfte. Und, was als höchst kurioser Fall in der Rossheilkunde dasteht, von Stund an war er durch bloße Berührung mit dem Gedärm jenes Lümmels von einem alten Überbein geheilt. Kaput 37. Wie Gargantua sich das Haar kämmte. Bald hernach ritten sie in den Schlosshof des Grand Gosier ein, der sehnlichst nach ihnen ausschaute. Da geschah ein herzlich Händedrücken und Umarmen, und helle Lust lachte aus allen Gesichtern. Ein Anhang zum Supplement unserer Chronik vermeldet sogar, dass Gargamella aus lauter Freude über das Wiedersehen verstarb, aber ich weiß das nicht bestimmt und kümmere mich einem Pfifferling um sie oder irgendeinen anderen Unterrock. Wie nun Gargantua in frische Wäsche schlüpfte und sich seinen Krauskopf strählte, und zwar mit seinem Elefantenzähnekamm, purzelten bei jedem Strich ein halbes Dutzend Kanonenkugeln zu Boden, die seit der Beschießung aus Väth in seinen Locken nisteten. Grangosier sah das und meinte, es seien Läuse. Drum fragte er: »Hei, mein Junker, hast du uns da deine Blutsfreunde aus dem Stift mitgebracht? Ich wusste gar nicht, dass du dort herbergtest.« Da fiel ihm Ponokrates ins Wort: »Herr, glaubt nicht, dass ich ihn in das Läusestift gebracht habe. Lieber hätte ich ihn zu den Siechen von St. Innozenz gesteckt. Jeder Sklave hat's ja besser bei den Mohren und Türken als ein Stiftler in seinem Haus. Kanonenkugeln sind's, die euer Sohn kürzlich vor Väth eingeheimst hat. Aber er hat sie sich nicht umsonst geben lassen. Er hat den freundlichen Spendern dafür gezahlt und ihnen das Dach über die Augen gezogen. Drum, meine ich, wollen wir unseren Vorteil ausnützen und uns den Feinden auf die Fersen setzen. Lasst uns das Glück am Stirnhaar packen, hinten ist's kahl und nicht zu erhaschen.« »Das soll jetzt nicht geschehen, werte Grangosier. Heute Abend feiern wir erst eure Ankunft und damit nochmals willkommen.« Also richtete man das Nachtmahl und briet 16 Ochsen, 3 Kalbinnen, 32 Kälber, 63 Zicklein, 95 Lämmer, 300 Milchferkel, 220 Wachteln, 700 Schnepfen, 400 Fasanen, 6000 Hühner und Tauben, 600 Hähnlein, 1400 Hasen, 303 Trappen und 1700 Kapaunen. An Wildbret war etwas Mangel, da man bloß 11 Eber auftreiben konnte, die der Abt von Tourpenay schickte, nebst 18 Stück Rotwild vom Herrn von Hochberg. Zudem noch 140 Feldhühner, Wasserhennen, Kneckenten, Deichhinkel, Kiebitze, Grühlen, Brachschnepfen, Frankolinen, Krammetsvögel, Rohrdommeln, Störche, Reiher, Drosseln und indische Gockler. Dazu gab's allerhand Tunken, Suppen und Brühen. Wahrlich, es ging nicht knauserig her. Auch der Keller spendete vom Besten, was indes keiner Erwähnung bedarf. Caput 38 von Gargantuas Salat. Die Geschichte heischt, dass wir auf die Abenteuer einiger Pilger abschweifen, die von St. Sebastian bei Nantes kamen und sich der Landesunruh wegen im Garten des Grangosier bei den Bohnenstangen zwischen dem Kohl und Lattich verborgen hatten. Da Gargantua Durst verspürte, fragte er, ob es Lattich zu einem Salat gäbe. Und wie er hörte, dass die Stöcke im Garten schön und groß wie Nuss- oder Pflaumenbäume wären, ging er hin, rupfte etliche aus und erwischte damit die Pilger, die vor Angst nicht zu reden noch zu husten wagten. Er wusch sie im Brunnen, und da wisperten die Wallfahrer untereinander: »Wir versaufen ja hier im Lattich, sollen wir uns offenbaren? Aber dann hält er uns für Späher und bringt uns um.« Während sie noch berieten, legte Gargantua sie samt dem Salat in eine Schüssel, die war so groß als ein Fass, tat Öl, Essig und Salz daran und ließ sich das Gaumenkitzelbröblein vor dem Abendessen schmecken. Schon hatte er 5 der Pilger in die Mundhöhle geschoben, der 6. saß noch ganz zusammengeduckt in der Schüssel und nur sein Stab guckte aus den Salatblättern ins Freie. Den sah Grangosier und machte seinen Sohn aufmerksam: »Ich glaube, da streckt eine Schnecke ihre Hörner aus. Tu sie weg.« »Warum denn?« mampfelte Gargantua. »Die sind ja heuer über die Maßen trefflich.« Zog also den Stab samt dem Pilgrim empor und steckte ihn ins Maul, nahm drauf einen kräftigen Schluck Traubenwein und sah dem Abendessen entgegen. Die Pilger krabbelten jetzt aus den Zahnhöhlen, in die sie zum Glück geraten waren, und meinten, sie seien ins Burgverlies gesperrt. Der Weinschluck hätte sie freilich beinahe in den Bauchabgrund hinabgeschwemmt, aber sie schwangen sich an ihren Pilgerstecken über die Stromschnellen, bis sie den Rand der Zähne wieder erreichten. Unglückseligerweise tastete einer mit seinem Stab das Land ab, um zu wissen, ob er im Trocknen sei, und stieß gerade durch eine Zahnlücke auf einen heiklen Nerv, also dass Gargantua vor Schmerz laut aufbrüllte. Er raffte einen Zahnstocher auf, ging an einen Walnussbaum und schlöberte die Pilgersleute aus seinem Gebiss. Einen erwischte er am Schenkel, den anderen am Schulterblatt, den dritten am Bettelsack, den vierten am Hinterloch, den fünften am Gürtel und endlich den armen Moussier, der ihm zum Zahnweh verholfen hatte, nädelte er gerade durch den Hosenlatz auf. Immerhin gedieh es dem Schelmen zum Heil, denn es wurde ihm dabei ein dickes Geschwür aufgestochen, das ihn seit dem Nachtquartier in Ancenis mörderisch plagte. Gargantuas Schmerz ließ nach, und die Pilgermänner rannten allesamt über das flache Feld. Da rief Eudemon den Prinzen zum Nachtessen, so man eben auftrug. »Ich muss erst noch mein Elend begießen«, antwortete das Rieslein und ließ seine Blase so gründlich ausbrünseln, dass er den Wallfahrern den Weg verschwemmte und sie wohl oder übel durch das Gebäche stelzen mussten. Darauf hielten sie sich längs einem Gehölz, fielen aber, nichtsahnend, in eine Wolfsfalle, bis auf Metzlieb, der hinten ging und seine Gefährten wieder befreite. Sie waren froh, als sie sich endlich in einer Hütte bei Le Coudray aufs Ohr legen konnten. Da gerieten ihnen noch die schönen Sprüche ihres Weggesellen Hinkefers zum Trost. Er wies ihnen nämlich nach, dass all ihre Trübsal durch David im 124. Psalm vorhergesagt worden war, allwo geschrieben stehet: »Wenn die Bösen sich wider uns setzen, so verschlingen sie uns lebendig, wenn ihr Zorn über uns ergrimmt, als wir nämlich als Salatgewürz verspeist wurden. So ersäufte uns Wasser, Ströme gingen über unsere Seele, als er den großen Schluck tat. So ging unsere Seele über stolze Gewässer, als wir durch den Seich warteten. Gelobet sei der Herr, der uns nicht gibt zum Raub in ihre Zähne. Unsere Seele ist entronnen wie ein Sperling dem Strick des Voglers. Der Strick ist zerrissen und wir sind frei, als wir in die Falle purzelten und Metzlieb uns herausholte. Unsere Hilfe stehet im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sela.« Kaput 39. Wie Gargantua dem Mönch ein Festmahl gab. Als Gargantua bei Tisch saß und die ersten Brocken verschluckt hatte, erzählte ihm Grangousier den Ursprung und Anlass der Fehde mit Picrocolla, vermeldete auch die Heldentaten des Bruder Hannes bei der Verteidigung seiner Abtei und lobte ihn über Scipio, Pompeius oder Cäsar. Da verlangte Gargantua, ihn alsbald zu sehen, um seinen Rat einzuholen. Also suchte der Haushofmeister ihn auf und brachte ihn auf des Grangousier Mauleselin samt seiner Kreuzstange vergnügt daher. Da hub ein herzlich Händeschütteln an, ein Bewillkommen und Umarmen. »Hei, Bruder Hannes, lieber Freund und edler Vetter! Hei, Bruder Hannes, Potzdonnerschlag! Komm an mein Herz, du wackerer Manno! Lass dich küssen, du Hödel, ich brech dir die Knochen vor Lieb entzwei!« O, was lachte da der Bruder Hannes! Nie ward ein Held so frank und leutselig gesehen. »Hierher, hierher«, winkte Gargantua, »einen Sessel dicht neben mich!« »Schön«, nickte der Mönch, »wie es euch beliebt. Page, etwas Wasser. Schenk ein, aller Hopp, mein Sohn, das putzt mir die Leber. Noch mehr zum Gurgeln!« »Deposita Kappa«, schlug Gymnastes vor, »zieht eure Kutte aus.« »Oho, mein lieber Herr«, wehrte der Frater, »in unseren Statuten steht ein Paragraph, der gestattet das nicht.« »Ach was«, meinte Gymnastes, »pfeift doch auf eure Statuten. Die Kutte biegt euch ja die Schultern krumm. Kommt, legt sie ab.« »Guter Freund, lass sie mir. Das Trinken schmeckt mir umso besser darin. Sie erhöht mein Behagen. Wenn ich sie ausziehe, schneiden sich die Pagenbürschlein Latznestel draus, wie ich schon einmal in Coulaines erlebte. Außerdem vertriebe mir das den Appetit. Aber wenn ich mich im Habit zu Tisch setze, ei ja, da trinke ich erst wie ein rechter Mann. Das macht die Gewohnheit so. Ich habe zwar schon zu Abend gespeist, aber das verschlägt nichts. Mein Magen ist gut gefüttert, hohl wie der Stiefel des heiligen Benedikt und immer maulsperrig wie eine Advokatenkasse. Das ist ein übler Tod, wenn man leerbäuchig von hinnen fährt. Unserem Abt schmeckt das Weiße beim Kapauen am besten. Aber am zartesten ist halt doch so ein Nonnenschenkel. In der Beziehung scheint euer Abt kein Fuchs zu sein. Die fressen nämlich von den Kapaunen, Hühnern und Hähnen das Rote immer eher als das Weiße. Wieso? Ei, weil sie keine Köche haben, sie weiß zu bräteln. Rotes Fleisch ist rohes Fleisch, außer bei Krebsen und Hummern, die im heißen Wasser zu Kardinälen werden. Holla, Sapperment, da scheint unserem Pförtner der Kopf noch nicht gar gekocht zu sein. Seine Augen sind rot wie ein Glas Burgunder. Der Hasenschlegel da ist was Feines für gichtbrüchige Leut. Aber weil ich grad davon red, warum ist ein Dirnenschenkel immer frisch? Das ist ein Problem, gab Gargantua zur Antwort, über das sich Aristoteles und Plutarch ausschweigen. Wegen dreierlei Gründen, explizierte der Mönch. Warum alleweil ein Ort frisch ist? Primo, weil das Wasser daran entlang plätschert? Secundo, weil die Sonne nie an das schattige und dunkle Plätzlein kommt? Und zum Dritten, weil dort ständig ein Windlein weht, bald vom Nordloch her, bald aus der Hosenlatzregion. Ha, ha, ha, nichts für ungut. Page, vergiss die Kann nicht. Kling, kling, klang. Das ist ein lieb Himmelsväterlein, das die Trauben reifen lässt. Potz Element, wenn ich zu Jesu Zeiten gelebt hätte, wollte ich davor gewesen sein, dass die Juden ihn nicht im Ölgarten erwischt hätten. Der Teufel hol mich, wenn ich den Herren Aposteln nicht die Hosen abgeknüpft hätte, die so schäbig davonloffen und ihren Meister in der Not verließen, nachdem er ihnen kurz zuvor ein gutes Nachtmahl gespendet hatte. Ein Mensch, der sich in die Büsche drückt, wenn's an die Klinge geht, ist mir mehr zuwider als Gall und Gift. Dies Jahr wird's wenig fette Gänslein geben, nicht wahr? Hey, du, gib mir mal von dem Schweinebraten. Zum Teufel, meine Brühe ist weg. Bei meiner Seel Wein her oder ich fall um. Das ist ein fein Tröpflein. Was für eine Marke trinkt man jetzt in Paris? Habt ihr den Bruder Klaus von Saint-Denis gekannt? Das war noch ein Kamerad, aber ihn hat eine Hornissel gestochen. Seither ist er nicht mehr von den Büchern wegzuangeln. Ich studiere nicht meiner Sex. In unserem Kloster studiert man überhaupt nicht. Das ist doch bloß Narretei. Unser Prior selig sagte immer, ein gelehrter Mönch sei ein Greuel vor dem Herrn. Sakkalott, Herzensbruder, magis magnus clericos non sunt magis magnus sapientis. Heuer hat's aber Hasen, wie schon lang nicht mehr. Es war nirgendwo ein Falke aufzutreiben. Der Herr von Bellonnière hatte mir einen Sperber versprochen, aber neulich schreibt er mir, er sei engbrüstig geworden. Und die Feldhühner picken einem schier in die Ohren. Aber ich habe einen famosen Hetzhund bekommen. Ein Diener wollte ihn dem Grafen von Pfotenlahm zuführen, aber ich habe ihn ihm ausgespannt. War das Unrecht? Neu, neu, Bruder Hannes, sagte Gymnastes. Neu, neu. Eier auch zum Herrgott! Was hätte der Hinkebein damit angefangen? Sakrament, dem machen ein paar feiste Ochsen mehr Spaß. Was höre ich da? Sprach Ponokrates. Ihr flucht, Bruder Hannes? Oh, das tue ich bloß zum Schmuck meiner Rede, erwiderte der Mönch. Das sind nur buntscheckige Floskeln meiner ciceronianischen Rhetorik. NDR Kultur